Ja, hallo und herzlich willkommen zur 136. Ausgabe des E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute mal wieder einen Gast bei mir, die Laura. Hallo Laura, grüß dich. Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist und vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu dir, wer du bist, was du machst und dann steigen wir ein. Das mache ich sehr gerne. Also ich bin Laura, außerdem bin ich seit jetzt fast 8 Monaten IT-Referentin und Chief Digital Officer der Landeshauptstadt München, der Weltstadt mit Herz und Internet. Ich bin vom Background Wirtschaftsinformatikerin, habe die letzten Jahre viel in Digitalunternehmen, größeren und kleineren gearbeitet, als Digitalstrategin, als Führungskraft in unterschiedlichen Rollen und mache seit auch ungefähr 10 Jahren Netzpolitik, angefangen mit einem, ich nenne ihn politischen Seitensprung bei den Piraten und dann schon lange wieder in die grüne Heimat zurückgekehrt. Genau, war da bis letztes Jahr in Berlin ziemlich aktiv. Hatte versucht, digitalpolitische Kompetenz in den Bundestag zu tragen. Das hat knapp nicht geklappt, aber es hat ja immer alles ein Gutes im Leben, sonst wäre ich jetzt nicht hier und hätte nicht diesen absoluten Traumjob, die IT und die Digitalisierung Münchens voranbringen zu dürfen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Nochmal, dein voller Name ist Laura Dornheim. Wer das vielleicht nicht direkt rausgehört hat, bist sehr aktiv auf Twitter auch. Und genau, dann fangen wir gleich mal an. Was sind denn deine Aufgaben in München jetzt? Das sind tatsächlich sehr, sehr viele. Also das IT-Referat in München ist zuständig für alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat. Wir bringen das WLAN in den städtischen Kitas aus. Wir entwickeln die Smart City Strategie 2025, 2030, je nachdem. Wir haben natürlich ganz viel interne Großprojekte zur Digitalisierung der Verwaltung, Einführung der traumhaften E-Akte, Umstellung von ganz vielen, teilweise echt noch händischen Prozessen, wenn es irgendwie um die Rechnungen an und für die Stadt geht, um das Recruiting etc. Aber natürlich unterstützen wir auch die anderen Referate in der Stadt. Als Beispiel greife ich immer das Kreisverwaltungsreferat raus. Das für Nicht-MünchnerInnen, das ist die Innenbehörde, quasi die Bürgerverwaltung, mit denen wir zusammen sämtliche Bürgerservices digitalisieren, damit man eben diese Behörde nicht mehr unbedingt von innen mehr sich anschauen muss, sondern das bequem vom Rechner aus machen kann. Ja, das ist ja auch immer mein Bestreben, die Verwaltung so weit zu digitalisieren, dass man eigentlich nur noch für den Personalausweis reinkommen muss. Und da hoffentlich auch nur noch einmal und nicht zur Beantragung und zur Abholung. Ja. Die ersten 100 Tage sind jetzt bei dir überstanden. Und wie war's? Wie geht's weiter? Naja, in so einen Job reinkommen ist natürlich immer wie auf einen fahrenden Zug aufspringen. Also es sind hier an die 1400 Kolleginnen und Kollegen, die die IT in der Stadt am Laufen halten und die Digitalisierung vorantreiben. Und das war natürlich schon erstmal eine Herausforderung, sich da an alles einzuarbeiten. Aber es hat auch riesig Spaß gemacht. Ich wurde hier ganz großartig willkommen geheißen und habe in den ersten Tagen schon diverse Deep Dives gekriegt, inklusive auch irgendwie einmal eine Tour durchs Rechenzentrum. Die Stadt hat nämlich betreibt 2 eigene Rechenzentren. Und ja, sind wahnsinnig schnell vergangen, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und zum Glück gibt's nicht allzu viele Baustellen, die wirklich irgendwie wo man dringend dran muss. Ein großes Thema, das sich sehr schnell rausgestellt hat, dass man da dringend aufräumen und einiges auf Vordermann bringen muss, ist das ganze Thema der Bildungs-IT. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir machen das WLAN in den Kitas, aber eben nicht nur in den Kitas, sondern auch in den Schulen. Und da ist München, obwohl es eine doch ganz, ganz wohlhabende Kommune ist, echt noch nicht auf dem Stand der Zeit und nicht unbedingt zukunftsfähig. Und das ist natürlich extrem schade, weil da sitzt ja unsere Zukunft von morgens um 8 bis mindestens 13 Uhr. Und die sollen natürlich auch in dieser Zeit schon die Möglichkeit haben, nicht nur Unterricht auf zeitgemäßem Niveau zu haben, sondern auch da schon lernen, wie sie dann bald Digitalisierung mitgestalten. Und ist das eins der Hauptthemen, die ihr gerade momentan habt? Und vor allen Dingen, welche Hauptthemen habt ihr jetzt noch? Ich tue mich ein bisschen schwer mit Hauptthemen, weil eben die Bandbreite so groß ist. Und jetzt sowas wie irgendwie Dass die Internetversorgung oder die Umstellung von Voice-over, von Telefonie auf Voice-over-IP in der Stadt ist jetzt mit Sicherheit kein großes strategisches Hauptthema, aber ist trotzdem ja essentiell, um diese Stadtverwaltung am Laufen zu halten. Das Thema Bildungs-IT ist definitiv eins, wo ich mich gerade sehr dahinter klemme, weil, wie gesagt, da halt ein bisschen Aufholbedarf doch durchaus besteht. Es gibt natürlich aber auch so große strategische Themen, die ich im Blick habe. Eins ist ganz klar die stärkere Digitalisierung, hoffentlich irgendwann nahezu vollständige Digitalisierung der sämtlicher Online, also sämtlicher Verwaltungsdienstleistungen, nicht jetzt nur direkt für Bürgerinnen und Bürger, also Umzug anmelden, ummelden, Reisepass, Personalausweis, sondern auch Gewerbe an Ummeldung geht heute schon online. Das ist aber viel, ja, Digitalisierung 1.0, so wie das OZG eben vorgesehen hat. Und wo wir hinwollen, ist wirklich bei überall da, wo es geht, zu einer Ende-zu-Ende-Digitalisierung, zu einer weitgehenden Dunkelverarbeitung, um da dann eben auch ganz viel händische Arbeit in der Verwaltung zu sparen. Und auch keine große Überraschung, ein großes Thema für mich ist natürlich auch Open Source zu stärken, sichtbarer zu machen, uns da auch bundesweit viel besser zu vernetzen. Es ist ja so ein bisschen, also das Thema ist in München schon auch sehr emotional. Mhm. Und ja, weil das Linux-Projekt hat da einfach auch ja viele Gemüter erhitzt. Und es gibt so ein bisschen die Erzählung so, ja, Linux ist gescheitert. Und dann gibt es so den Kurzschluss, damit ist Open Source in München gescheitert. Das ist beileibe nicht so. Selbstverständlich nutzen wir an ganz, ganz vielen Stellen Open Source Software. Wir entwickeln sogar eigene Open-Source-Lösungen, stellen die auch öffentlich bereit. Das, was wir da machen, stärker sichtbarer zu machen, ist, habe ich mir groß auf die Fahne geschrieben, aber eben auch da die Vernetzung mit anderen Kommunen, auch mit anderen Ebenen in Deutschland. Das ist, glaube ich, einfach notwendig, um das Thema voranzubringen. Und ich bin ganz froh, ich meine, die Zeiten waren nie so gut, dass das Innenministerium entwickelt einen Open-Source-Arbeitsplatz für die Verwaltung. Und da will ich natürlich, dass wir zeigen, dass das München da schon lange vorne mit dabei ist bei dem Thema. Ich bin ja auch ein großer Open-Source-Evangelist und ich finde ja, das Thema Linux ist in München nicht gescheitert. Es ist nur, war nur nicht erfolgreich, weil man damals noch nicht so weit war, gewisse Dinge auch ordentlich ausrollen zu können. Jetzt würde das vielleicht anders ausschauen, aber inzwischen gehen die Trends ja zu reinen Online-Arbeitsplätzen. Genau. Genau, du hast mir schon ganz viele Fragen vorweggenommen, aber Open Source, ihr seid ja auch in der Open Source Business Alliance als Stadt dabei. Seid ihr da auch aktiv oder? Da sind wir definitiv aktiv und ich werde es aber auch ausbauen. Wir haben in den nächsten Wochen ein großes Treffen tatsächlich auch mit Leuten von der Open Source Business Alliance, die ich glücklicherweise aus anderen Kontexten auch schon lange kenne. Also da gibt es auch persönliche Beziehungen, das hilft ja auch manchmal. Ein ganz spannendes Thema ist da, dass ja im Koalitionsvertrag zumindest angedacht wurde, dass man ja Open Source durchaus als zu präferierende Option bei Vergaben anfordern oder fordern sollte. Und da hat sich die Open Source Business Alliance gerade auf den Weg gemacht, dann rechtliches Gutachten einzuholen, wie man sowas sauber gestalten kann. Weil das sehe ich schon in der Verwaltung. Verwaltung an sich ist jetzt eher risikoavers. So als auch als Bürgerinnensicht, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht, dass man da eher auf Nummer sicher geht. Aber wenn es dann eben darum geht, bei solchen Vergaben, bei solchen Ausschreibungen wirklich grundlegend was umzustellen, zu sagen, okay, wir schreiben Open Source entweder als wirklich harte Anforderungen rein oder eben sonst irgendwie als zu bevorzugen, da kommen dann erstmal sehr viel Bedenken und sehr viel Fragezeichen. Deswegen freue ich mich ganz konkret auf diesen Termin, um dann eben auch für uns schauen zu können, wenn wir zukünftig große Projekte ausschreiben, wie können wir denn dafür sorgen, dass das Open Source da ja in die Pool Position kommt? Aber zum Thema Ausschreibung Open Source, da tut sich ja auch generell jetzt was auf Bundesebene. Der EVB-IT wird entsprechend angepasst, dass man Open Source viel, viel besser auch vertraglich vereinbaren kann mit den Herstellern. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, noch lange nicht dahin, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, der Weg ist schon mal ganz in Ordnung, wie wir den gerade beschreiten. Ja, absolut. Also wie du auch gesagt hast, die Zeit war noch nie so gut wie jetzt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein großer Grund. Linux war einfach ein bisschen zu früh. Genau. Seiner Zeit voraus. Jetzt muss ich nochmal eine obligatorische Frage stellen, weil das zieht sich ja seit vielen, vielen Jahren durch, das Thema OZG. OZG-Umsetzung. Wie weit seid ihr da in der Stadt und wie weit bekommt ihr da Unterstützung vom Freistaat Bayern? Sehr, sehr spannendes Thema. Also mit der Kreisverwaltungsreferentin, meiner lieben Kollegin Hanna Sammelow-Gradl, arbeite ich da extrem eng zusammen und natürlich nicht nur wir zwei, sondern eben auch unsere beiden Häuser und ganz viele Teams, um da wirklich schnell voranzukommen. Wir waren Ende letzten Jahres, als ja das OZG-Ziel eigentlich 100% gewesen wäre, bei gut 80%, also deutlich weiter als der Bundesdurchschnitt. Kann man auch ein bisschen stolz drauf sein. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, OZG ist halt sehr so Frontend-Digitalisierung mehr oder weniger. Und dann kommt noch dazu, dass das Frontend meistens nicht so ganz so hübsch ist und ganz viele Leute noch gar nicht wissen, was man denn eigentlich schon alles digital machen kann. Also da haben wir auch ein kommunikativ echt noch viel zu tun. Und es sind natürlich, ja, es ist jetzt so ein, es ist so ein Zwischenschritt, die OZG-Anforderung zu erfüllen. Und wie gesagt, wo wir hinwollen, ist eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung, die dann eben auch nach außen ja wirklich digital aussieht und halt nicht irgendwie ein PDF, das man irgendwie online ausfüllen kann. Also ja, es kommt halt echt immer darauf an, welche Messlatte man hinhängt. Ja, wenn ich mir einfach nur das OZG anschaue, kann man ja auch in dem OZG-Monitor sehen, da stehen wir ziemlich gut da. Wenn ich mir anschaue, was eigentlich echte Digitalisierung wäre, wie digitale Verwaltung, digitaler Staat auch funktionieren sollte, da haben wir schon noch eine Wegstrecke, aber sind da auch echt dran, haben dann ein wahnsinnig spannendes Projekt, mit dem wir eben ja schon einzelne Verwaltungsanwendungen Ende zu Ende pilotieren. Da wird auch dieses Jahr schon was live gehen und eben eine Plattform, ein Backend wirklich schaffen wollen, wo wir dann auch relativ flexibel und schnell weitere Verwaltungslösungen drüber laufen lassen können. Also, dass wir eben halt nicht für jeden einzelnen Prozess eine komplett neue Lösung entwickeln müssen. Und selbstverständlich da auch mit, wo immer es geht, Open Source, und wir strecken auch gerade die Fühler aus, wo wir da vielleicht auch mit anderen Kommunen besser kooperieren können, weil das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem beim OZG, dass es halt gesagt hat, so jetzt macht mal, aber keinerlei Vorgaben gemacht hat zu Schnittstellen, Rahmenbedingungen. Diese EFA-Leistung, also dieses Einer-für-Alle-Prinzip, super Idee, aber man hätte da halt irgendwie einen Rahmen abstecken müssen, man hätte das irgendwie auch begleiten müssen, weil das halt ein kompletter Bruch ist mit dem, wie gerade kommunale Verwaltung bis dato funktioniert hat, nämlich alle machen halt so ihr Ding. Und ja, das sehe ich schon auch als meine und unsere Aufgabe, diesen Kulturwandel mit voranzutreiben. Dann hast du noch gefragt, wie uns der Freistaat hier unterstützt. Ja, Bayern ist auch als Bundesland vorne mit dabei, was eben die Verwaltungsleistungen auf Landesebene angeht. Grundsätzlich haben wir da auch einen guten Kontakt, einen guten Austausch. Aber man muss schon sagen, dass es auch an oft die Digitalisierung nicht an mangelndem Wille oder irgendwie technischen Möglichkeiten scheitert, sondern weil halt rechtliche Anforderungen immer noch im Weg stehen. Wir haben zum Beispiel wollen wir gerne das Thema Anwohnerparkausweis digitalisieren, eben tatsächlich Ende zu Ende. Es muss am Schluss aber immer noch gedruckt werden. Ja. Wir können zwar in 2023 Handy parken, aber den Anwohnerparkausweis musst du immer noch als grünes Pappding hinter der Windschutzscheibe liegen haben. Und mein anderes Lieblingsbeispiel, das tatsächlich auch, glaube ich, sehr bezeichnend ist für einmal Bayern und dann München, Kirchenaustritt. Mein Lieblingsthema. Ist ein ja, das, also ich meine, es ist eine Entscheidung, die jeder und jede für sich treffen muss und unbedingt das auch soll. Und da will und wollen wir uns auch gar nicht einmischen. Aber wenn jemand entschieden hat, dass er aus der Kirche austreten will, dann ist es eben so, dass du in Bayern da immer noch persönlich vorsprechen musst, eine relativ ordentliche Verwaltungsgebühr bezahlen musst, dafür auch erstmal einen Termin kriegen musst. Und dann sitzen da im Kreisverwaltungsreferat, ich glaube, irgendwie 12 oder 15 Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als ein und dasselbe Formular auszudrucken, unterschreiben zu lassen, selber zu unterschreiben und zu stempeln und wieder von vorne. Das ist halt vermutlich nicht die allererfüllendste Tätigkeit und es wäre wirklich so simpel zu digitalisieren. Also, aber wir dürfen nicht. Und das, da kriegen wir auch sehr, sehr deutliche Rückmeldungen vom Freistaat, dass das auf absehbare Zeit nicht gewollt ist. Was ja eigentlich dem OZG widerspricht. Genau, das ist aber der Freistaat nicht der einzige. Ich glaube, das einzige Bundesland, wo es funktioniert, ist Berlin. Alle anderen Bundesländer haben es verboten. Also ich habe mal versucht, eine zivilgesellschaftliche Initiative zu starten, dass man quasi in der Zivilgesellschaft diesen Dienst baut. Aber wie immer mangelt das immer an Zeit. Eigentlich wäre dieser Dienst total einfach. Das ist auch eine XML-Meldung, die dann übertragen wird. Das könnte man sofort umsetzen, bundesweit mit einer einfachen Open-Source-Lösung. Wie gesagt, da bin ich voll bei dir. Und technisch ist, glaube ich, überhaupt nicht das Problem. Aber selbst wenn wir eine technische Lösung haben, müssen wir es halt erstmal dürfen. Genau. Das ist leider schade, weil das wäre echt ein Quick-Win. Ja. Gut, es wäre kein Quick-Win für die Kirchen, aber das wäre ein Quick-Win für die Verwaltung. Aber letztendlich ist jeder selbst dafür zuständig, ob er Mitglied einer Kirche sein möchte oder nicht. Und da sollte man sich auch nicht einmischen. Jetzt muss ich noch mal ein Stück zurückgehen. Du hattest vorhin erzählt, dass ihr für die Landeshauptstadt München, ihr seid ja die größte Kommune in Deutschland. Richtig. Alles andere, was größer ist, sind Stadtstaaten, also was anderes. Und ihr habt quasi schon eine Art eigenes Ökosystem gebaut für eure Online-Dienste und überhaupt eure Verwaltungsdigitalisierung. Ist das vielleicht eine Art Blaupause für kleinere Kommunen? Weil ihr habt ja quasi schon die größte Skalierung, die man braucht, in Deutschland umgesetzt. Jein, also das, was ich sage mit Ende zu Ende, da sind wir auch echt ganz am Anfang. Und wir wollen das gerne dann auch zur Verfügung stellen, da wo es geht, und natürlich auch unser Wissen, unsere Erfahrung, die wir auf dem Weg gesammelt haben, teilen, sind da aber noch weit weg davon, eine wirklich fertige Lösung zu haben. Wir haben für ein paar interne Sachen, zum Beispiel irgendwie Reiseanträge, Urlaubsanträge etc., haben wir tatsächlich auch selber was gebaut, das auch Open Source ist, das man grundsätzlich auch weiter nutzen kann. Und wie gesagt, das ist ganz klar unser Ziel. Das ist nicht immer so einfach, wenn man irgendwie überall erstmal das Erste selber machen muss. Aber natürlich gibt es auch zum Beispiel in Hamburg mit so einer Low-Code-Plattform Entwicklung, die wir uns ganz genau anschauen, wo wir auch schauen, okay, wir sind bei vielen die Ersten und die Größten. Das heißt aber nicht, dass wir alle Räder neu erfinden müssen. Naja, das mit der Low-Code-Plattform für die öffentliche Verwaltung, da bin ich ja sehr zwiegespalten. Also ich glaube, das führt zu dem gleichen Problem, was wir jetzt schon haben mit ganz vielen Legacy-Geschichten, weil sobald ich was in Low-Code umgesetzt habe, ist es eigentlich sofort Legacy, weil ich es einfach nicht mehr wartbar habe oder es schon gar nicht skalieren kann. Aber das ist ein anderes Thema, da muss ich mal nochmal einen extra Podcast zu machen. Gerne. In aller Munde ist ja aktuell das Thema ganz stark vertreten KI. Wie sieht's da in der Landeshauptstadt München aus? Wahrscheinlich beschäftigt ihr euch auch damit, oder? Wahrscheinlich, genau, klar. Also ich möchte an dieser Stelle auch echt mal eine Lanze brechen für öffentliche Verwaltung. Ich muss ja auch immer noch schmunzeln. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal Beamtin werde. Aber ich kann auch definitiv nach 8 Monaten sagen, dass hier irgendwie von Behördenmuff ich hier noch nichts mitgekriegt habe. Wir sind ein super modernes IT-Unternehmen und dementsprechend beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Themen, die in der Branche gerade groß sind. Und da gehört KI natürlich mit dazu. Wir haben hier ein eigenes Innovation Lab, wo wir eben auch solche Zukunftsthemen verfolgen und auch ein bisschen experimenteller mal uns anschauen, überlegen, ausprobieren, wo und wie man sowas in der Stadt nutzen könnte. Auch da ist wieder der Punkt, es ist gut, dass wir lange und sauber prüfen, bevor wir irgendwelche Systeme einfach wild rumexperimentieren. Weil, ich weiß nicht, es hat mit Sicherheit nichts mit KI zu tun gehabt, aber so Pannen wie irgendwie in NRW, wenn dann irgendwie Abiturtexte nicht runtergeladen werden können, das wollen wir nicht. Und bei KI kommt ja einfach auch nochmal dazu, dass wir halt überall da, wo wir personenbezogene Daten auch verarbeiten, was Verwaltung halt viel tut, erstmal wirklich nochmal abwarten müssen, dass wir da einen sauberen Rechtsrahmen haben, bevor wir da Systeme scharf schalten, von denen wir halt nicht ganz genau nachvollziehen können, wie sie funktionieren, was sie tun, und eben auch oftmals nicht ausschließen können, dass es dann eben vielleicht doch zu automatisierte Diskriminierung kommt etc. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Anwendungsbereiche, wo es nicht um personenbezogene Daten geht. Zum Beispiel hatten wir gerade ein Projekt, das wir durchgeführt haben, wo wir uns angeschaut haben, wie wir dann KI und Bilderkennung nutzen können, um die Baumbestände in der Stadt zu zählen. Was halt Sachen sind, die bis dato einfach sehr viel menschliche Fleißarbeit erfordert haben. Und da haben wir super Resultate gekriegt und gucken dann eben auch, dass wir das dann eben auch in die Linie kriegen. Wir tun das aber natürlich eben immer auch mit einem klaren Blick darauf, was nutzt das der Verwaltung, was nutzt das am Ende den Menschen hier in dieser Stadt. Und das finde ich tatsächlich, dass das sehr, ja, auch Erfüllende tatsächlich einfach an diesem Job, dass wir nicht jedem Trend zwangsläufig hinterherlaufen müssen, sondern uns klar überlegen, macht das wirklich Sinn? Also da, klar, KI ist ein großes Thema. Ah, ein super Beispiel, das ist diese Woche tatsächlich live gegangen, das hätte ich jetzt fast vergessen. Auch die Stadt München nutzt Chatbots und es wird jetzt für die Landtagswahl, die ja hier ansteht, gibt es jetzt einen Chatbot, den man eben irgendwie rund um die Wahl, also was mache ich, wenn ich meine Wahlunterlagen verloren habe, was muss ich irgendwie ins Wahllokal mitbringen, wo ist das nächste Wahllokal, alle diese Sachen den fragen kann. Und der basiert natürlich auch, also da steckt Machine Learning dahinter. Also wir nutzen das schon, setzen das ein. Aber eben wie gesagt, wir müssen nicht zwangsläufig auf jeden Hype aufspringen. Ja, das berühmte Bäume zählen, das vergisst man immer so, dass das tatsächlich zur kommunalen Aufgabe gehört. Und das bindet natürlich wahnsinnig viele Ressourcen. Aber das Schöne bei KI ist, ganz, ganz speziell auch bei OpenAI, das ist ja auch schon Open Source. Also die Technologie an sich ist Open Source. Das, was die Magie macht, sind die Modelle, die dahinter stecken. Also OpenAI kann man eigentlich ziemlich gut einsetzen und auch ziemlich gut nachschauen, ob da nicht irgendwer nach Hause telefoniert und irgendwelche Daten irgendwo anders hinsendet. Genau, das auf jeden Fall ja, sonst wäre der Name auch falsch. OpenAI. Da muss ich natürlich auch viel spunzeln, weil es wird natürlich in der Verwaltung schon auch sehr, sehr viel Text produziert. Aber da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster, was davon wann und wie von ChatGPT übernommen werden kann. Naja, die Texte sind ja in der öffentlichen Verwaltung sehr, sehr redundant. Also da gehen ja, wenn ein Bescheid für jeden Empfänger individuell wäre, wäre vielleicht schön, aber ich glaube, es ist nicht zielführend. Das sind nicht die einzigen Texte in der Verwaltung. Du bist herzlich eingeladen zu einer Stadtratssitzung oder auch zu einer Ausschusssitzung. Es gibt viele andere Texte auch noch. Da komme ich gerne mal vorbei. Ich kenne das nur von so kleinen Gemeinderatssitzungen von meiner Gemeinde, in der ich wohne. Also das bringt mich zu einem anderen Thema. Du hast ja vorhin nach den großen Themen gefragt. Das ist definitiv kein großes, visionäres Tech-Thema, aber ein für mich ganz essentielles und einfach eins mit großer Signalwirkung. Dieser Text, der da nämlich produziert wird, steht ja zu wahrscheinlich mindestens 80% auf Papier. Und dieses Papier ist mir echt so ein Dorn im Auge, diese Berge, die da produziert werden, gerade in Stadtratssitzungen. Und davon will ich weg. Das ist so mein kleines Nebenprojekt. Ich habe hier schon öffentlichkeitswirksam den Drucker aus meinem Büro abbauen lassen. Man kann nämlich auch in der Stadtverwaltung komplett digital arbeiten. Aber an sehr, sehr vielen Stellen ist das doch noch sehr papiergebunden. Und ist, glaube ich, auch wieder viel ein kulturelles Thema. Da ist auf jeden Fall auch echt noch Luft. Und bin ich mal gespannt, wie man Leuten da auch den Switch erleichtern und vielleicht auch irgendwie versüßen kann. Ja, und da gibt's ja tatsächlich auch Open-Source-Projekte, die recht aktiv sind in dem Bereich. Aber du hast deinen Drucker verbannt und dafür hast du eine Kiste Clubmate gekriegt. Das fand ich mal ziemlich lustig. Du musst aber erst erklären, was dieses Mate eigentlich ist. Und hast du spezielle Sorten, die du bevorzugst? Genau. Aber es gibt auch einige Leute hier im Haus, die das durchaus wissen, was das ist. Und genau, seitdem gibt es hier auch auf in der Referatsleitungsküche eine Kiste Mate. Ja, ich war sehr überrascht. Vor Jahren durfte ich einmal in der Kantine vom Bundesfinanzministerium Mittagessen und da war ganz selbstverständlich Club Mate verfügbar. Das sind wir hier in Bayern noch lange nicht so weit mit. Berlin, obwohl der Mate aus Franken kommt. Das stimmt, das ist ein fränkisches Getränk. Ja. Aber gehen wir mal wieder zurück zur Digitalisierung. Was so einem CDO innewohnt, ist ja unter anderem auch die Digitalisierungsstrategie. Du bist ja jetzt die Nachfolgerin vom Thomas Bönig, der ja gewechselt ist nach Stuttgart. Man sagt ja immer, neue Besen kehren gut. Und ändert ihr auch was an der Digitalstrategie oder ist die schon so ausgereift, dass du quasi auch dahinter stehen kannst, wie sie jetzt erstanden ist? Ganz klares sowohl als auch. so eine Strategie wird ja nicht von einem Menschen geschrieben. Also ist auch diese Strategie nicht einfach nur aus der Feder meines Vorgängers, sondern da steckt ein großes Team dahinter. Und die Strategieabteilung hier im Haus halte ich für wahnsinnig gut, und die machen einen wahnsinnig guten Job und haben da auch natürlich ganz viele andere Akteure, Stakeholder aus der Stadt mit einbezogen in die Entwicklung dieser Strategie. Also wäre es schon sehr komisch, wenn ich jetzt gesagt hätte, so, schmeiße ich jetzt alles mal Haufen, mache ich alles neu. Auch da gilt, wenn Sachen gut sind, dann muss man sie nicht unbedingt, never change a running system. Das ist so ein bisschen das eine. Es ist aber tatsächlich auch von Anfang an so angelegt gewesen, dass wir diese Strategie jährlich überarbeiten und weiterentwickeln. Und das, glaube ich, ist ein bisschen in der Natur der Sache begründet. Eine Digitalisierungsstrategie, die wir einmal schreiben und dann ist sie für 50 Jahre statisch, das würde sich doch sehr widersprechen, weil wir haben ja auch gerade von irgendwie Hype- und Trendthemen gesprochen. Es kommen jedes Jahr neue Themen und die wollen wir uns natürlich auch anschauen und wo es eben Sinn macht, sie auch für die Landeshauptstadt München berücksichtigen. Und ein Thema, das jetzt letztes Jahr ergänzt wurde, das natürlich auch eins meiner großen Themen ist digitale Teilhabe. Also, dass wir noch stärker in den Fokus nehmen, wer gestaltet denn eigentlich die Digitalisierung dieser Stadt und für wen gestalten sie wir? Haben wir wirklich die große Diversität in dieser Stadt im Blick? Wen hängen wir vielleicht womöglich ab oder wo sind Menschengruppen bedroht, von digitalen Entwicklungen abgehängt zu werden? Wie können wir noch stärker dafür sorgen, dass die Digitalisierung als globale gesamtgesellschaftliche Entwicklung, aber natürlich auch die Digitalisierung der Stadt München wirklich allen Menschen zugutekommt? Das haben wir in der letzten Fortschreibung eben als explizites Handlungsfeld auch ergänzt. Aber ansonsten hat dieses Ding schon Hand und Fuß. Man kann sich das auch online anschauen, natürlich in der Gesamtversion, aber unter radar.münchen.digital kann man sich in so einem Dashboard anschauen, wo wir da stehen, welche Maßnahmen da überall dahinter stehen und wie die eben umgesetzt werden. Genau, ihr seid ja als Stadt München generell ziemlich gut aufgestellt. Ihr habt eine ganze Strategieabteilung, ihr habt ein InnoLab und ihr habt auch eine Inhouse-Beratung, die Digital@M. Von der bist du ja auch die Geschäftsführerin. Ich brauche so ein großes Hutregal hier im Büro eigentlich. Genau. Und wie werden die mit einbezogen in das ganze Thema? Die werden nicht nur mit einbezogen, die treiben natürlich mit. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein Vorzeigeprojekt, weil Digitalisierung, egal in welcher Organisation, da hast du immer sehr, sehr viel auch externe Berater, Beraterinnen beteiligt, die natürlich auch Know-how reinbringen, die du auch brauchst, rein aus kapazitären Gründen, weil du halt eben viel Projektgeschäft hast, wo aber das Know-how auch schnell wieder abfließen kann und sie sind auch einfach relativ teuer und wir geben hier ja Steuergeld aus, deins, meins und das von sehr vielen anderen Leuten und sollten da nicht oder haben da auch die rechtliche Vorgabe, richtigerweise sparsam und wirtschaftlich zu arbeiten. Und deswegen zu sagen, okay, wir gucken quasi sowas nach dem Best of Both Worlds, also Leute, die vielleicht nicht unbedingt in der Verwaltung arbeiten würden oder noch nicht auf die Idee gekommen sind, die aber halt eben Expertise haben in diesen Feldern, die da auch einen gewissen Drive, einen gewissen Zack haben und gucken, dass wir die in einer Beratungsgesellschaft anstellen können, da halten können, die dann eben an unterschiedlichen Stellen in der Stadt Digitalisierung vorantreiben, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in ganz verschiedenen Projekten, aber eben immer in und für die Stadt, also auch da diese klare Bindung. Und das macht die Digital@M und das ist, ja, wie gesagt, also aus meiner Sicht ein ganz großes Erfolgsmodell. Das ist, wir haben natürlich deswegen auch immer noch viele andere Beratungsunternehmen in der Stadt im Einsatz, aber die eben so als ja auch langfristig bei uns im Boot, das ist, glaube ich, ein kluges Modell. Ich glaube, ihr habt ein großes Asset damit mit Digital@M. Also nicht nur was den den finanziellen Vorteil angeht, sondern ganz einfach auch das Know-how, das bleibt einfach in der Stadt und geht nicht mehr woanders hin. Das ist einfach auch ganz attraktiv für eben Menschen, die entweder aus anderen Beratungsunternehmen kommen und irgendwie ein bisschen ja klaren Fokus haben wollen oder auch für Leute aus anderen Kontexten, teilweise auch aus der Verwaltung, die sagen, so, ich möchte aber eigentlich mit mir einen Zahn zulegen oder mich auch persönlich nochmal weiterentwickeln, ist das wirklich ein super Konstrukt. Und übrigens suchen wir auch immer gute Leute, sowohl für die Digital@M als auch natürlich für die Verwaltung direkt. Also auf dem Blog vom E-Government-Podcast gibt es ja jetzt extra eine Jobs-Abteilung. Also wenn ihr da Jobangebote habt, einfach mal draufklicken und das Formular ausfüllen. Sehr gut. Werden wir machen. Genau, jetzt sind wir ziemlich am Ende schon von meinem Fragenkatalog. Meine berühmte Frage nochmal an dich. Haben wir was vergessen? Brennt dir noch was auf den Nägeln, was du unbedingt loswerden möchtest? Mir brennt so viel auf und unter den Nägeln. Ich komme gerade hinter meiner To-Do-Liste gar nicht mehr hinterher. Aber ich glaube, wir haben die großen und wichtigen Themen angeschnitten. Umgekehrt würde ich sagen, ich freue mich auch auf Anregungen, Feedback, Input von Menschen aus München, aber natürlich auch allen anderen. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit herzlich gern. Auch das ist mir ein großes Anliegen, da nicht nur Transparenz herzustellen im Sinne von wir senden mehr und zeigen mehr, was wir machen, sondern auch da eine Durchlässigkeit zu schaffen und Beteiligung auf allen möglichen Ebenen zu ermöglichen. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Sehr, sehr gerne. Und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.com.